Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Lebensmittelkauf. 1. Wie oft gehen Sie auf den Markt? Auf den Obst- und Gemüsemarkt einmal die Woche, gewöhnlich am Samstagmorgen. Auf den Blumenmarkt nur im Frühling, um Balkonblumen und Setzlinge für unsere Terrasse zu kaufen. Hier in der Innenstadt ist jeden Tag Markt und das gängige Obst und Gemüse aus der Region ist billiger als im Supermarkt oder beim Großhändler. In der Markthalle kann man auch Geflügel und Schweinefleisch kaufen. Da ist der Preis allerdings nicht günstiger als anderswo, aber man kann sich vergewissern, dass das Fleisch wirklich frisch ist. Solange wir es uns leisten können, werden wir unsere Sachen bei Bauern aus der Region kaufen, also grundsätzlich regionale ungarische Produkte, weil wir da einfach wissen, wo das Zeug herkommt. 2. Nach einer gelungenen Prüfung möchten Sie mit Freunden eine Pizzaparty machen. Was kaufen Sie ein? Mit Freunden eine Pizza zu backen macht Spaß, der Einkauf dafür weniger. Aber auch der muss erledigt werden. Also, ich stelle schnell die Einkaufsliste zusammen und springe in den nächstgelegenen Supermarkt runter, wo ich die Zutaten für eine Pizza kaufen kann. Vorher checke ich, ob ich genügend Salz, Zucker und Olivenöl in der Speisekammer habe. Wir brauchen dann nur noch Pizzamehl, vorzugsweise Dinkelmehl, Pizzatomaten und Schinken. Ich muss dabei auch an meine vegane Freundinnen denken. Die bekommen eine Kürbispizza mit Pinienkernen. Diese Zutaten befinden sich in der Gemüseabteilung. Zum Trinken suche ich einen leckeren, halbsüßen Rotwein aus. Die gelungene Prüfung muss ja richtig gefeiert werden. 3. Warum ist es praktisch, im Supermarkt einzukaufen? Der größte Vorteil der Supermärkte ist, dass man dort alle Waren für den täglichen Bedarf finden kann. Da Supermärkte keine Stockwerke haben, geht der Einkauf wirklich schnell. Man nimmt einen Einkaufswagen oder einen Korb. Für den ersteren habe ich immer einen Hunderter in der Tasche, andere Käufer benutzen ihren Jeton. Gleich am Eingang findet man die Obst- und Gemüseabteilung. Auch die anderen Konsumgüter sind schön übersichtlich sortiert. Es gibt die Wurst- und Fleischwarenabteilung, Milchprodukte, Backwaren, die Getränkeabteilung, Feinkost und Delikatessen, Kosmetik und Putzmittel und schließlich in der Nähe der Kasse Zeitschriften und Süßigkeiten. 4. Welche Vorteile haben Discounter? Zwar sind Discounter in Ungarn internationale Lebensmittelwarenketten, das heißt, sie verkaufen nicht vorzugsweise ungarische Produkte, doch ihre Preise sind im Vergleich zu den Supermärkten unschlagbar. Es sind Selbstbedienungsläden, in denen der Käufer auch ohne Bedienung alles schnell finden kann. Die abgepackten Waren sind oft in Kartons auf die Regale gestellt, das Sortiment beschränkt sich auf relativ wenig Artikel für den Alltagsverbrauch. Häufig führen sie auch eigene Marken zu niedrigsten Preisen. Die Warenqualität ist grundsätzlich nicht besser als in den Supermärkten. Doch im Gegensatz zu diesen liegen Discounter weit außerhalb, was das Einkaufen etwas komplizierter macht. 5. Was kann man in einem Café frühstücken? Es gibt viele Cafés und Bäckereien in der Stadt. Wenn ich morgens gemütlich frühstücken will, gehe ich ins Café um die Ecke und bestelle zunächst mal einen Cappuccino. Ich setze mich an einen Tisch und suche mir was Leckeres zum Frühstück aus, jedes Mal etwas anderes. Es gibt da Kleingebäck, feine Backwaren, Brezeln und Stangen, Dauerbackwaren, manchmal Waffeln und natürlich Kuchen und Torten. Am häufigsten esse ich Croissants oder eine Kakaoschnecke. Man sagt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Wenn ich es also nicht so eilig habe, esse ich ausgiebig. Wer hier Pancakes will, bekommt einen Traum aus Ahornsirup, Pfirsichen und Mascarpone.